Hip-Hop. Ja, mein Name ist Moloch Dilemma, bin 30 Jahre alt und mache Rap-Musik. Jetzt genau festmachen an einer Geschichte kann ich es nicht. Es gibt so mehrere Punkte, wenn ich jetzt so rückblicke, wo dieses, ich so plakativ wie es klingt, dieses Feuer entfacht wurde. Und also ich muss dazu sagen, ich bin ja in Leipzig-Grünau aufgewachsen, Plattenbausiedlung, und da war so das Gang und Gäbe, dass man halt irgendwie Techno hörte. Also ich habe so die erste Musik, mit der ich irgendwie Berührung hatte, war halt so Techno, Hardcore, Gabber. Und zu dem Zeitpunkt gab es in Leipzig eine Radiosendung, die hieß Stunde Null, von zwei lokalen DJs, die wirklich auch open-minded waren und immer Gäste eingeladen haben. Und in einer der Sendungen war halt, ich weiß jetzt nicht wer, aber jemand von Ninja Tunes hat aufgelegt. Und das war halt mehr so Trip-Hop. Und da kam halt neben, sag ich jetzt mal, Instrumentalen, würde man heute sagen, halt Free Mumia von KRS-One. Und das war halt so ein Ding, irgendwie so diese Rohheit, dass da halt wirklich nur ein Loop war, ein hartes Drumset, darauf aggressive Rapper, auch dieses düster angehauchte des Loops, also auch die Simpelheit, dass da wirklich nur ein Loop läuft, aber der ist halt wirklich die Essenz, der es auf den Punkt bringt. Das hat mich halt extrem gereizt und dazu die ich sag jetzt mal, lyrische Ebene, die Sprachebene, dass da halt irgendwas transportiert wurde. Ja, und was ich halt noch damit verbinde, sind halt so diese ganzen Graffiti-Geschichten, so, die man gemacht hat, dass man irgendwo hingefahren ist. Wir waren in Rom, haben da gesprüht, sind nach Süddeutschland. In Leipzig gab es zu dem Zeitpunkt auch eine richtig krasse Graffiti-Szene. Es gab um die Crews Legenden und um die Sprüher gab es Legenden. Und das war halt einfach so ein Flavor. So. Das war halt auch zu dem Zeitpunkt so die Nachwehen der Wende. Nach der großen Hoffnung, der großen Veränderung kam halt die Realität und auch die teilweise bittere Wahrheit, dass halt alles so ein Stück weit bergab geht. Nichts war wie vorher gewesen. Es war halt schon so eine aggressive Grundstimmung. Ich kann mich auch erinnern, dass was so die Graffiti- und Rap-Klicken-Szenen betrifft, so die da auch immer eins waren, das ist halt auch so ein gegenseitiges, es waren nur Grabenkämpfe so. Also es gab ja NOK, so meine erste Rap-Crew. Wir hatten halt den starken Bezug zu den 45ern, den Graffiti-Leuten. Da gab es dann noch andere Graffiti-Klicken, die halt ihre Rapper hatten. Und dann hat man halt irgendwie gehört, alles klar, die haben halt, es war irgendwo eine Freestyle-Session und die haben uns gedisst. Da war es halt klar, dass wir am nächsten Freitag halt zu der Party dorthin sind und halt Stress gemacht haben. Und auch von mir aus die halt herausfordern oder irgendwie, also es war halt immer noch natürlich so ein gewisser Wettstreit da, also es ging jetzt nicht nur um irgendwie Prügeleien oder so, also vielleicht kombiniert Graffiti beziehungsweise dieser Hip-Hop Wettstreitgedanke kombiniert mit jugendlichem Irrsinn und ja, so würde ich es mal nennen. Und natürlich hat sich das verändert und letzten Endes bin ich jetzt, was dieses Weggeh-Verhalten betrifft, auch wesentlich ruhiger geworden und jetzt bestimmt seit 2 Jahren eigentlich mehr. Also ich erzähle halt auch nichts mehr von der Straße, so, weißt du, es hat auch seine Gründe. Ich bin da einfach raus aus dem Ding. Aber das ist halt einfach Teil meiner Geschichte. Und wenn zum Beispiel so die Fragen kommen, so in puncto, warum ich oder Hiob oder wir halt insgesamt irgendwie so diesen Beat-Style fahren, warum das halt irgendwie eine Rückbesinnung ist, die es ja nicht ist, aber wir haben eine Schnittstelle, die geschmacklich ist und was Ästhetik betrifft und was auch Sozialisation betrifft, also er hat ja genauso wie ich Gabber gehört und ist durch Graffiti, P-Berg sah wahrscheinlich genauso aus wie Leipzig zu den Zeiten, wo wir aufgewachsen sind, also da gibt es viele Gemeinsamkeiten und ich finde das auch gut und ich finde, zumindest arbeite ich so und bei Hiob ist es genauso. Ich finde halt Rapmusik im Gesamten ist mir heutzutage viel zu sehr auf, ey, das Auto, was ich mir kaufen werde, die Bitch, mit der ich schlafen werde oder was ich jetzt mache und das Geld ist jetzt da, ich prasse es raus oder, also vielleicht jetzt ein bisschen plakativ gesprochen so, aber ich finde, wenn Sachen dann stattfinden, die um die Vergangenheit gehen, dann ist es immer diese hochstilisierte, ich war so arm und jetzt bin ich reich und dies, wa? Das ist aber nicht die realistische Betrachtung, also niemand selten wagt man sich, außer es geht auf so ein Tränendrüsenniveau, auch mal schmerzhafte Erinnerungen irgendwie aufzuarbeiten oder ja, überhaupt mit seiner eigenen Vergangenheit realistisch umzugehen und auch reflektiert umzugehen. Und das ist, also ich versuche das zumindest immer irgendwie, wenn man ein Projekt hat, mit einzubauen. Und sei es, dass es unterschwellig in irgendwelchen absurden Konzepten durchschimmert oder ja, oder halt konkret benannt wird. Ich sag mal, Rap kann und wird auch erwachsener, umso mehr Leute damit erwachsen werden, so paradox wie es klingt oder so milchmädchenrechnungsmäßig es klingt. Das heißt, ich möchte Musik machen, die ich gut finde und die jemand hören kann, der so alt ist wie du oder der 30 ist oder der von mir aus auch 20 ist. Aber ich schließe keinen aus, aber ich kann es nur so machen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt so alt und ich finde das jetzt geil so. Und natürlich spielt er auch in gewisser Weise so dieser Peter Pan-Komplex mit, so, weil ich halt finde, dass Rap-Musik ist eine Jugendkultur und Rap-Musik hält die Leute auch dahingehend jung, weil ich meine, ich bin 30 und schreibe Battle-Texte, so, weißt du? Und für mich ist das halt wie Kreuzworträtsel lösen und oder Gehirnjogging oder wie auch immer. Es ist natürlich lustig, aber es ist natürlich für Außenstehende totaler Gaga-Dreck. So, weißt du, wie, man kann sich das natürlich schönreden, indem man sagt, das ist halt eine gewisse Ausdrucksform und bla bla bla, aber inhaltlich ist das natürlich Unsinn so. Aber es hat seine Berechtigung und ich würde damit jetzt auch nicht mit 35 aufhören, so, wenn, außer mir gehen da die Ideen aus und ich finde es total langweilig. Aber ich finde einfach, das ist ein Beispiel, dass man Sachen macht, die, wo man sagt, ey, wir werden immer sitzen bleiben, so, weißt du, aber trotzdem reflektiert ist und sagt, ich wachse mit der Zeit so und habe natürlich auch andere Ideen und andere Textsachen und andere Ansprüche. Und von daher ist das jetzt eine ganz spannende Zeit, weil das gab es halt vorher nicht. Man hat sich jahrelang beschwert, dass es das Hip-Hop in Deutschland immer nur so ein Nischenthema war. Das heißt, man hatte ausgewählte Fachmagazine dafür, irgendwie Blogs, die darüber berichten. Aber in der Massenmedienwahrnehmung, und sei es jetzt Spiegel oder so, saßen halt keine kompetenten Leute. Da saßen halt Rocker oder Leute, die halt aus dem Indie-Bereich kommen und so. Aber warum ist das so? Weil es einfach diese Musikrichtung länger gab, länger und einfach da auch schon verschiedene Generationen reingewachsen sind. Und das passiert jetzt mit Hip-Hop. Also ich meine, die Juice gibt's so und da sind auch Leute, die jetzt nicht irgendwie das erste Mal schreiben. Die schreiben auch für andere Magazine, schreiben für die Zeit oder so. Ich will damit nur sagen, dass das halt so ein Geben und Nehmen ist. Das heißt, es gibt zum einen natürlich die Musik, die sich weiterentwickelt, eben weil die Leute schon lange dabei sind und mit ihr reifen und sich da austoben. Und zum anderen auch natürlich die Feuilletons dieser Welt, wo Mitarbeiter arbeiten, die dann halt ja auch schon mal irgendwann, was weiß ich, ein Sammy-T-Shirt hatten. Und von daher ist es einfach nur eine Entwicklungssache. Und ich habe da auch nie so, weißt du, von wegen, ja, du kannst das nur machen, bis du so und so alt bist oder so. Also zum einen haben die Amis das schon längst gezeigt, bei denen das ja gang und gäbe ist. Da gibt es das seit 30, 40 Jahren so. Das ist einfach so ein Lebensgefühl. Das ist nicht, das wird nicht an irgendwelchen Chartpositionen festgemacht. Die haben in jeder Hut dort irgendwie einen Champ, der dort irgendwie gepusht wird so und von der Oma bis zum Kleinkind die Mucke gepusht wird so, weil es halt einfach Musik aus dem Viertel ist so und das halt einfach Hip-Hop ist eine urbane Kultur und Rap eine urbane Musik und das gehört genauso dazu wie von mir aus in 80ern, dass es da in jeder was weiß ich, in jeder Viertel-Kiez-Kneipe irgendwie einen gab, der in irgendeiner Band der zweite Schlagzeuger war, die bekannt war, so als doofes Beispiel jetzt mal. Also beeindruckend war auf jeden Fall der erste Splash-Auftritt, weil das war so die größte Menschenmenge vor meinen Augen, die abgegangen ist. So was das Feedback betraf, war das schon sehr, sehr beeindruckend. Ansonsten, das war ein großer Moment. Echt schwierig zu sagen. Ja, nee, also ich bin da auch, wie gesagt, ich habe ja vorhin auch so das versucht, so zu mal zu erwähnen, dass ich für solche Momente ja nicht so empfänglich bin. Also es gibt keinen Nonplusultra für mich so. Ich habe vorgestern gesagt, so aus Spaß heraus, so, ich werde wahrscheinlich in dem Augenblick aufhören zu rappen, wenn ich von Moloch Dilemma eine Plastikfigur rausbringe, die sich verkauft. So, weißt du, einfach so dieses, von wegen, ja, du hast ja deine eigene scheiß Plastikfigur. Nee, das war sogar heute, weil ich habe die neue Stromberg-DVD-Staffel mir heute komplett angeguckt und es gibt jetzt eine Stromberg-Figur und da dachte ich so, hey, cool, wenn es eine Morlock-Dilemma-Figur gibt, so, das ist ein Moment, um zu sagen, okay, es gibt nichts Steigerbares, so, weißt du. Also an Momente, sozusagen, an Momente, an die ich mich gerne zurückerinnere, warum auch immer, das ist halt so ein Morgen, wo ich irgendwie nach dem Wochenende zur Schule fahre und irgendwie ein neues Piece sehe. Und aber auch so weiß, nicht weil jetzt, oh, endlich ein neues Piece, sondern dieses, krass, da ist ein neues Piece. Und ich weiß aber ganz genau, so die Crew und die battlen sich gerade und die versuchen, ja, so dieser stetige Prozess, weil man halt in so einem Wettbewerb ist. Das fand ich halt eine geile Zeit so. Und auch, dann sitzt du in der Bahn und dann setzt du halt selber dein Tech hin oder kratzt in die Scheiben so. Also, das klingt total naiv, aber es war halt so eine, Mann, wir setzen jetzt hier unser Ding neben 100.000 andere Scratches von mir aus so und, nein, irgendwann wissen die halt ja alle Bescheid, dass wir am Start sind, so. So dieses sich losmachen, so wie kurz vor, hinterm Startpunkt. Wir sind am Anfang, aber die werden schon alle sehen, so. Die werden schon alle sehen, die werden sich alle noch umdrehen, so. Die werden alle noch Respekt haben. So, wie gesagt, an dem Punkt bin ich halt jetzt schon längst weg. So, mit Rap ist, wie gesagt, noch schon wieder eine andere Geschichte. Wenn man diesen einen Moment sucht, ne, nachdem du gefragt hast, den ich liefern. Es gibt ganz viele kleine Momente, so positive wie negative. Also vor 2 oder fast schon 3 Jahren wurde halt der Kollege beerdigt, so mit dem ich angefangen habe, Hip-Hop zu machen. Das war auch ein großer Moment, natürlich im Negativen. Und ich weiß noch, so am selben Tag bin ich nach Leipzig gefahren, weil Savas dort Auftritt hatte und ich habe den kurz davor kennengelernt. So. Das war ganz bizarr so. Ich war halt nachmittags auf der Beerdigung von jemandem, mit dem ich angefangen habe, diesen Scheiß zu machen. Und war am Abend mit jemandem unterwegs, wo ich sicher bin, so, wie auch immer. Und dann wird man ja fast schon spirituell. Wenn der das gesehen hätte, so, hätte er auch gesagt, so, krass, Alter, so einer aus unserer Mitte hat es geschafft, so, weißt du? Oder was heißt geschafft, aber er hat es in dem Augenblick die Leute, mit denen wir, die uns inspiriert haben oder die wir gehört haben, wo wir halt irgendwie unser Ding gemacht haben in den 90ern, die geben dir Respekt, mit denen bist du auf Augenhöhe und hält, also, ne? Das war auch ein Moment. So, es gibt auch immer wieder Momente, wenn du dich stundenlang irgendwie durch Alben kramst und dann irgendwie so einen Loop findest, so am Ende von irgendeiner scheiß Platte, wo du Gänsehaut bekommst. So, das ist auch ein cooler Moment. Das sind Momente, wenn ich so, hinter denen jage ich insgeheim nach, so, wo ich sage, so diese kleinen Dinge, so dieses, ach geil, schon wieder so eine Perle entdeckt. Oder es sind aber tatsächlich keine Momente mehr, wo ich angewiesen bin auf Feedback. Das ist das, worauf ich, glaube ich, hinaus wollte. So, wo es darum geht, so, oh, geil, Alter, eine Show, ey. Und da waren hier 500 Leute, die alle den Namen geschrien haben. So, das relativiere ich dann so und sage, okay, die hätten da halt auch geschrien, wenn jetzt jemand anders da gewesen wäre. So, die sind halt froh, dass jemand da ist. Oder so, weißt du, ich meine, es kommt ja auch so oft vor, dass man irgendwo hinkommt und Leute kaufen den halben Merchstand leer und sagen dann, ja cool, ey, das war der beste Auftritt von Morlock und Dilemma, den ich je gesehen habe. So, weißt du, oder du sagst, alles klar, alles, ja, gut. Soll ich auch mit und unterschreiben, so, oder, das sind, weißt du, da macht man sich relativ, da macht man sich da keine Illusionen, so, wir sind keine Stars und will das auch nicht so gesehen werden, so, ich mache halt mein Ding, so. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, zu Zeiten von Postapokalypse, da habe ich noch in Leipzig gewohnt, hier war zu Besuch und, wir sind ja auch gerne jemand, der dann, oder die dann nach den Aufnahmen gerne mal ein Trinken so, sich über Gott und die Welt unterhalten und über Dinge, was einen bewegt und pipapo und auch wohin das Ganze gehen soll und so. Und da kamen wir dann auch auf den Punkt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von uns beiden das hier gesagt hat, so, das, was wir machen, das ist auch Hip-Hop so, ne? Also, wie gesagt, ich bin kein Verfechter dieser Vielfaltigkeit von wegen diese 4 Äste mit Breakdance und Tralala müssen alle dazugehören. Aber ich finde nicht, dass wir nur Rap machen in dem Sinne, sondern das, was mich dazu motiviert, ist halt Hip-Hop. So. Was auch immer das Scheiße nochmal bedeuten mag. So. Aber das ist dieses, dieser selbe Film durch die Stadt fahren und alles ist chrom gebombt. Das ist derselbe Film, warum ich mich heute an Songs setze. So. Das ist derselbe Gefühlszustand, den ich habe. So. Kann ich nicht beschreiben. Das ist halt dieser eine Film. So, ne? Und da haben wir uns auch gefragt, warum machen wir das? Und kamen dann zu diesem Punkt, dass wir uns unser kleines Utopia bewahren. Dieses kleine Nimmerland von wegen in dieser scheiß Welt. So, ne? Wenn du so ein Album anhast, diese 60 Minuten lang ist alles wieder chrom und schwarz. Und das ist so für mich Hip-Hop. So. Das ist so dieses eine Gefühl, was für mich dasselbe Gefühl ist, wie wo ich den ersten Holkar gemalt habe. Der Moment der Fertigstellung, der Moment, wo du weggehst, wo das Ding fertig ist, wo eigentlich schon alles weg ist. Das Adrenalin ist weg, du weißt, es steht. So, du guckst kurz zurück, du freust dich kurz so und dann bist du schon wieder bei einer anderen Geschichte. Das sind diese Momente, die ich auch habe, wenn ich ein Album fertig habe. Dieses kurze, jetzt ist es fertig so. Kurz fällt die Last ab und der nächste Moment ist aber eigentlich schon wieder der, wo du in Gedanken beim nächsten Ding bist. So. Das ist so für mich der Hip-Hop-Flavor. So. Dieses immer hungrig bleiben, so nie fett werden, so. Also nicht physisch, nie im Studio fett werden, immer hungrig bleiben, immer machen, besser sein als alle anderen, so produktiv sein, das ist Hip-Hop. Ich danke dir. Die Grenze ist endlich überschritten. Der Spiegel ist zerschlagen. Aber was reflektieren die Scherben? Kannst du mir das sagen?